Jo, und einen schönen guten Abend zu den Netzgesprächen Nummer 22, dem 1045. 1045, dem Podcast, der rauskommt, wann er Lust dazu hat. Ja, hallo auch von mir. Ja, hallo. Ja, diese übliche frohes Neues und guten Rutsch und Vorsätze und so können wir uns mal sparen, weil wir sind jetzt eigentlich schon wieder mitten im Jahr. Genau. Genau. Hast du dir Vorsätze gemacht? Nee, ich mache mir nie Vorsätze. Aber ich Achso. mache mir erstmal ein Getränk auf, weil ich habe ja, oh, das klippt. Ich habe ja, als ich im Urlaub war, die Freigepäck-Kilo meines Sohnes dazu benutzt, um abgefahrene Getränke aus Spanien hierher zu bekommen. Und jetzt habe ich hier so ein ja, spanisches Getränk. Später dazu mehr erstmal probieren. Ja, das ist gut. Was ist es denn? Das ist ein Lucozade Energy Original Giving You a Physical Edge Power Drink. Schmeckt so ein bisschen wie diese isotonischen, also diese Sportgetränke. Okay. Ja. Nicht, dass du gleich hier total wild wirst und dein Mikro zerknüllst und so. Nö, das ist ja alles so federnd aufgehängt. Ja. Hast Ja, du, da sind wir ja, wieder. wir bräuchten so Themenvorsätze fürs neue Jahr. Themenvorsätze? Wie meinst du das? Themenvorsätze. Ja, so mal koordinierter an die Sache rangehen. Ach so, ja, jetzt auf einmal. Ja, Jetzt auf weil einmal wird der Herr anspruchsvoll. jetzt wird der Herr anspruchsvoll so mit auf die Kacke hauen, ohne Sound und dann brauchen wir halt Themen. Dann leg mal los. Ich habe was gesehen, das fand ich toll. Das heißt Retrode und das ist irgendwie so ein Retro-Gaming-Adapter. Ich habe es nicht ganz genau gesehen, aber das war irgendwie so ein Board, wo du Original-Cartridges von den Konsolen reinstecken kannst. Ich glaube, das war irgendwie NES oder Super NES oder irgendwas. Und dann hast du halt ein paar kleine Mikrocontroller und Controller-Ausgang für warte mal, wie war das denn? Ja, für die Originalcontroller und halt einen Ausgang, um irgendwie einen Monitor anzuschließen. Ich glaube HDMI oder sowas. Und dann hast du halt vom Prinzip die ganze Konsole von früher auf, oh ja, auf dem Platz zentriert, der irgendwie nicht viel größer als diese Cartridge selber ist. Und ich glaube, das war so ein modulares System, was du halt für verschiedene Systeme irgendwie dir zusammenbasteln oder dir halt die jeweilige Version holen kannst. Ich muss mal gucken, ob ich dann noch irgendwie einen Link finde, weil ich weiß nicht mehr genau, wo ich das Ding gesehen hatte. Aber da hatte ich mir überlegt, so, ja, für den Retro-Gamer mag das interessant sein. Aber der Retro-Gamer kann doch auch auf seinem PC einfach irgendwelche alten Spiele installieren oder Emulatoren. Warum brauche ich denn da so ein Gerät? Wenn ich schon Einerseits. ein Gerät habe, will ich doch eigentlich dann das Echte da stehen haben, oder? Ja, ich weiß nicht, meine Emulatorenzeit ist so lange her, dass du damals noch nicht die Möglichkeit hattest, irgendwie über solche Adapter, über USB-Adapter, die Original-Game-Ports, Gamepads anzuschließen. Also jetzt so ein NES-Teil, die hatten ja so einen komischen viereckigen, abgerundeten Plastikstecker, den du halt sonst nirgendwo gesehen hast. Und zumindest damals konntest du die nicht an den Rechner hängen. Ich glaube, da gibt es inzwischen auch so Adapter-Dinger. Wenn dem so ist, dann ja, dann kannst du das eigentlich auch am Rechner machen. Allerdings, um das Ding halt einfach so minimäßig an Fernseher dran zu hängen, ohne da jetzt großen Rechner mit Lüfter oder sonst was stehen zu haben, ist bestimmt auch ganz cool. Ja, das stimmt natürlich. Also ich weiß nicht, ich war ja noch nie ein Konsolenfan, also deshalb würde ich mir so ein Ding auch nicht holen. Ich finde es ganz witzig, die alten Spiele mal zu spielen. Da gibt es ja auch ganz tolle Internetseiten für so Abandonia oder Home of the Underdogs oder sowas, wo diese ganzen alten Spiele, deren Lizenz abgelaufen ist, oder ich weiß gar nicht, wie das genau funktioniert, wann diese Spiele, diese Rechte daran auslaufen, aber die du runterladen kannst und dann spielen kannst. Da gibt es echt Schätzchen. Oh ja, erst noch ganz kurz, bevor wir zu den Schätzchen kommen, weil da habe ich auch das ein oder andere Empfehlenswerte. Was bei dem Ding halt der in Anführungsstrichen Vorteil ist, du bewegst dich halt auf legalem Gebiet, weil wenn du die Original-Cartridges da reinsteckst, dann musst du die halt haben. Und diese ROM-Seiten für die Emulatoren im Internet, das ist ja auch irgendwie mehr so der dunkelgrauere Bereich. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, also ich glaube, dass nach einer gewissen Zeit diese Dinger sowieso frei verfügbar sind. Also bei id Software oder ID Software, wie spricht man die jetzt eigentlich aus? Genau. Kriegst du ja auch die alten Spiele alle irgendwann kostenlos inklusive Engine. Und ich glaube auch bei diesen Seiten, die ich gerade angesprochen habe, ist das so, dass da zwar viele gelistet sind, einige davon aber gar nicht runtergeladen werden können, weil die Zeit noch nicht abgelaufen ist und einige davon also ganz legal auch runtergeladen werden können. Ja, aber ich glaube, das hat nicht nur irgendwie was mit Zeit zu tun. Also das kannst du aktiv freigeben oder ja, oder du lässt es halt. Also zumindest bei den ganzen Konsolentitel, was Nintendo anbelangt, die sind da, glaube ich, ziemlich hinterher, was so diese Mario-Geschichten und sonst was angeht. Das ist da nicht so gern gesehen. Aber ja klar, diese alten, weiß nicht, so hauptsächlich sehr, oder ja, so Zeitalter Amiga-Spiele oder C64-Spiele, alte DOS-Spiele, da gibt es schon einiges. Hast du da direkt eine Empfehlung? Weiß nicht, das letzte, was ich gespielt hatte, war dieses Eye of the Beholder. Das war so ein Spiel, wo du rollenspielmäßig durch Gänge läufst und so Hack and Slay-mäßig. Das war ganz witzig. Das war in dieser AD&D-Welt, Advanced Dungeons and Dragons, das es auch als Pen and Paper Rollenspiel gibt. Und da Da gab es ja kenne ich ein. das, da kenne ich das Ursprüngliche, aber mit der Welt an sich habe ich nie irgendwie viel zu tun gehabt. Ja. Aber ich habe sogar damals AD&D Rollenspiele gespielt, also richtig Pen and Paper. Das war richtig gut. Erinnere ich mich sehr gerne dran. Also auch so richtig, ja, so durchgenördet mit irgendwie mal ein Wochenende zusammengesetzt und eine ganze Nacht durchgezockt Ja, und. genau. Durchgenördet. Nee, doch, wir hatten damals einen extrem, das war während der Schulzeit, wir hatten einen extremst guten Spielleiter, der sich wahnsinnsgeschickt Geschichten ausgedacht hat und alles auch immer extrem im Griff gehabt hat. Und dann haben wir da wirklich mit etlichen Chipstüten, Pizzan, Nudeln und Getränken da nächtelang, also am Wochenende durchgezockt und unsere Charakter hochgelevelt, also Pen and Paper mäßig hochgelevelt. Es war ein Riesenfels, es hat so viel Spaß gemacht. Und irgendwann sind wir halt alle irgendwie in verschiedene Richtungen studieren gegangen und so, dann war es beendet. Aber das war echt spaßig. Dann gibt es ja noch das, was ich als durchgenördete Variante bezeichnen würde, diese LARPs, Live-Action-Roleplay, wenn sich die Leute verkleiden und irgendwelche Gummischwerter bauen, schmieden und dann aufeinander einhauen, finde ich auch lustig, aber das wäre mir schon wieder zu abgedreht irgendwie. Hast du da mal mitgemacht oder kennst du es nur so Nee, vom Hörensagen? ich kenne es nur vom Hörensagen, ich kenne es von einem Kumpel, der hat das exzessiv gemacht und er hatte immer Rüstungen zu Hause und er hatte diese Schwerter selber gemacht, aber das fand ich dann immer ein bisschen zu extrem irgendwie. Also ich finde es witzig, wenn Leute das machen, aber ich persönlich würde es glaube ich nicht machen. Wenn du irgendwo da abends in so einem Wald bist und dann kommt so ein Typ und haut dir auf die Schulter und dann musst du da liegen bleiben, bis irgendjemand kommt, zufällig und dich heilt oder so. Extremsituation, da habe ich keine Lust drauf. Ja, wobei ich glaube, das wäre schon mal abgefahren. Ich habe ja also Ja. so mit klassischem Rollenspiel habe ich mich nie wirklich auseinandersetzen können in Ermangelung einer coolen Gruppe. Ich hatte so den einen oder anderen kürzeren Kontakt, aber nichts, was da irgendwie auf Dauer ja, nett gewesen wäre. Ich hatte dann eher so Kontakt mit diesen Tabletop-Spielen, so mit dem klassischen Warhammer. Ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen noch ein Begriff ist. Inzwischen gibt es ja dieses Warhammer 40.000, was so Zukunftsszenario ist mit so Space Marines. Das ist, glaube ich, ein bisschen breiter vertreten. Und da gab es halt auch eine klassische Variante, so mit, ja, mit den typischen Sachen, so Orks, Goblins, Elfen, wo du halt so Zinnfiguren hattest, die dann irgendwie nach gewissen Profilen bewegen konntest. Die hatten verschiedene Eigenschaften. Gab halt Nahkämpfer, Fernkämpfer, irgendwelche Special-Waffen und musstest dann halt auch irgendwie wild abwürfeln, ob du triffst und wie viel Schaden du machst und ja, Ja. so Rollenspiel-ähnliche Elemente. Genau. Ja, das war Würfelbecher hatte ich auch einen riesigen, voller Würfel, die wildesten Seitenanzahlen hatten. So ein Würfel mit 10 Seiten, mit 4 Seiten, mit 20 Seiten für Rüstung, mit 12 Seiten gab es auch noch. Ich habe hier irgendwo noch ein W100 liegen. Ja, Das ist genau, so ein diese. 100-seitiger, der ja schon eigentlich eine Kugel ist, ne? Ja, genau, der bleibt nicht stehen, wenn du würfelst. Genau, den kannst du auch benutzen, wenn du irgendwie für Rüstung bei D&D oder so war das. Nee, es war gar nicht Rüstung. Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall hast du da zwei W10 genommen oder ein W100. Der W100 ist halt dummerweise immer runtergefallen, weil der nicht aufhören wollte zu rollen. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch von den verschiedenen Rollenspielsystemen gab es immer so die Einsteigerboxen, so mit dem Grundregelwerk und irgendwie so ein bisschen halt dieses Universum erklärt. Habe ich irgendwo noch hier so ein von dem Star Wars Rollenspiel so das Grundbuch liegen von GURPS und noch irgend so ein komisches Dämonending. Ich weiß auch nicht, wo ich die her habe. Die waren richtig teuer, diese Bücher. Ich weiß noch, als ich mein AD&D, weiß ich nicht, Teil 2 Spielleiterbuch oder Spielerbuch, Regelbuch haben wollte. Die waren ja mal richtig schön aufgemacht, schön beschrieben. Jede 10. Seite war irgendwie bunte Seite mit einem schön gemalten Bild. Also die waren richtig edel. Die waren 40 Mark oder so gekostet damals. Ich glaube, die waren richtig teuer. Und die habe ich gekauft in Frankfurt im Virgin Mega Store. Und ich habe gar keine Ahnung, was aus diesen Virgin Mega Stores geworden ist. Ich habe mal irgendwie gehört, die sind pleite gegangen. Aber heute fliegen ja noch immer irgendwelche Flugzeuge von denen rum, wenn mich nicht alles täuscht. Das waren so Musikläden, oder? Ja, genau, die hatten alles Mögliche. Die hatten Musik, die hatten diese Würfel, die hatten Rollenspielkrempel. Also es war irgendwie so ein Multimedia Store oder so. Also die fand ich immer super. Ich weiß überhaupt nicht, was aus denen geworden ist. Wer hat einen Virgin Mega Store gesehen? Gibt es die Dinger noch? Also, Schreibt es in die ich kenne halt auch nur Kommentarsektion. das Musiklabel jetzt, wo du Flugzeuge sagst. So diese Lackierung, glaube ich, kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Oder ich meine, das schon mal gesehen zu haben. Oder das wäre eine Werbekampagne von denen, die außerordentlich gut haften geblieben ist bei uns beiden. Weiß man ja nicht. Nö, Nö. weiß nicht. Ja. Ja, Ja, ich ich hab habe ganz den. vergessen. Ja, Nein, nee, nein. sag du. Nee, mach du erst. Nee, ich wollte nur wieder die Stille überbrücken. Wollte einfach nur die Stille professionell überbrücken. Ja, ich habe die freien Tage dazu benutzt, wie würde ich sagen, Lernerfolge anzustreben. Das Ganze habe ich mir dann hier auf die Soundmaschine gelegt und dann kann ich nachher im passenden Moment Sachen abfeuern. Eigentlich ist es nur eins und ich feuere das jetzt schon ab. Aber ich muss das einfach mal bringen. Warte mal. Jetzt bin ich gerade nur noch dabei. Ja, es ist einfach nur so schön. Jetzt bin ich einfach gerade dabei, das auf passende Situationen anzulernen. So, wenn jemand was Dummes macht, dann hat das irgendwie zu kommen. Das klappt schon ganz gut. Ja, Das ist ja. dein Kleiner, ne? Ja, genau. War das ja nie? Spiel das noch mal, bitte. Und es ist auch einfach Das jeder Ton ist perfekt geil. getroffen. Wir haben noch 45 Minuten Spiel, das ist jetzt 45 Minuten Als neuen Hintergrundsound. lang. Nee, einfach so, wir reden nicht mehr. Der macht nur noch Möp, Möp, Möp, Möp. Nee, das sollen sich die Leute dann selber rauslupen. Nö, ich will es jetzt nochmal hören. Willst es jetzt sagen, okay, Ich will es jetzt du nochmal musst hören. was Dummes sagen. 3 plus 3 ist 7. Ja. Schön, schön. Ja, Kann er noch was ansonsten. anderes? Kann er noch was anderes? Also, ich habe das Repertoire noch nicht erweitert. Diesen Tusch finde ich noch zu schwierig. Das Patsch. Nee, bisher noch nicht. Noch nichts, was irgendwie Internet-Meme-Charakter hat. Ja, schön. Ja. Dann trinke ich auch mal was. Heißt das? Meditonsol? Dieses Halszeug da, dieses Grüne oder? Keine Ahnung. Nee, es ist Tee. Es ist Tee? Schwarz-rot gemischt. Tee, schmeckt gar nicht schlecht. Ich habe das Problem dadurch, dass ich im Urlaub war, war ich nicht im Internet und einfach so vom Urlaub gibt es nicht wirklich Berichtenswertes, weil da passiert halt nicht irgendwie, ja, keine abgefahrenen Sachen. Außer dass man halt irgendwie mal ein paar Tage auf andere Gedanken kommt. Aber dadurch, dass das Internet fehlt, fehlt auch der Input. Also ich merke das, dass ich früher im Urlaub den Fernseher vermisst habe, um mir so Input zu holen. Aber jetzt so seit so Sachen wie so YouTube modern geworden sind, hat sich das alles noch mal ein bisschen verlagert. Guckst du so viel YouTube? Ja, es ist schon irgendwie eine Beschäftigung, sich irgendwann abends noch mal so mit dem Tablet auf dem Sessel oder auf die Couch zu flanschen und einfach noch mal so ein bisschen durchzuklicken. Also es ist jetzt nicht direkt YouTube, es sind meistens irgendwelche Blogs, die halt Videos verlinken. Direkt jetzt so über die Suche oder über die trendy Videos habe ich, glaube ich, noch nichts Überzeugendes gefunden. Aber ja, es gibt halt da das ein oder andere, irgendwie so Chill-Out-Zonen oder diese Best-of-YouTube-Dinger oder sowas. Da bewege ich mich schon eigentlich relativ gerne. Weil es sind ja halt nicht nur diese Typ läuft und läuft gegen die Wand und fällt hin Videos, sondern du triffst halt echt auf abgefahrenes Zeug. Ich glaube, jetzt ist halt gerade wieder dieser Skate-Typ ein bisschen am Rumgehen, der sich halt rundum mit Rollen beschnallt hat und dann irgendwelche Alpenpässe runterrollt. Also der hat halt so einen Motorradschutzanzug an mit Rückenpanzer, Brustpanzer, Helm und alles. Und hat an den Knien, an den Ellbogen, an den Händen und überall diese solche drehbar gelagerten Möbeltransportrolldinger da. Und heizt damit dann halt einen Alpenpass runter. Überholt halt irgendwie mittendrin mal einen Motorradfahrer zu Späßchen. Ja, wenn man nicht lange leben will, ganz okay. Oder diese Wingsuit-Videos, die waren, glaube ich, so um Weihnachten gingen die auch wiederum. Diese Typen, die da irgendwie mit diesen Fallschirmen, oder ja, Fallschirmen sind es ja nicht, die diese Anzüge haben, wo du so eine Art Schwimmhäute zwischen den Beinen und Armen hast. Mal aussehen wie Flughörnchen. Ja, genau, die Chipmunk-Dinger. Ja, das finde ich auch abgefahren, als diese Videos, die immer rumheizen und irgendwie so knapp an der Straße vorbeiheizen, an der Kamera. Denkst du, wenn die jetzt aufprallen, also ich meine, da merkst du nicht mehr viel, wirst du platt. Und das, was mir bisher über den Weg geschwappt ist, ist auch irgendwie nicht berichtenswert. Das eine habe ich mir so gedacht, oh, das geht jetzt voll ab. Da stand irgendwie die Headline so, ja, Frau springt Bungee, Seil reißt und sie fliegt in einen Fluss voll mit Krokodilen, schwimmt aber weg. In dem Video ist aber irgendwie nichts passiert. Es sah halt so aus wie so ein Sprung, der mit Eintauchen geplant ist, nur dass das Seil dann irgendwann schwappt und dann schwimmt halt so jemand in so einem Fluss und irgendwas, was so aussieht wie ein Baumstamm oder so ein Ansatzkrokodil schwimmt da halt auch so meterweise entfernt. Aber das hätte man auch actionmäßiger verpacken können, so viral. Virale Videos. Ich glaube, das ist, ja nicht, ist das Zufall, wenn so ein Video viral wird. Ich meine, es gibt ja genug Videos, die schlummern, weiß nicht, 2 Jahre lang im Internet, bevor die viral werden. Also. Ich würde sagen, man muss zwischen zwei Sachen unterscheiden. Einmal so Dinge, die halt einfach so irgendwie einen Hype kriegen, oder halt schon so geplante Dinge, wo irgendwie eine Marke dahinter steht. Es gab ja da dieses Ding mit diesem Typ, der sich in den Bergen irgendwie so eine Rutsche aufbaut mit einer Schanze und dann in so einen Mini-Pool springt, wo dann irgendwie Intel oder sowas dahinter stand. Was halt nie in einem Spot gesagt wurde. Ja, was dann halt aber, wenn du dich ein bisschen darüber schlau machst, dir dann halt sofort ins Auge springt, wo dann halt irgendwie irgendwelche Companies dahinter stehen. So, ich glaube, LG hat da jetzt auch gerade wieder irgendwas mit so einem Schwarz-Weiß Fernsehdieb, habe ich aber noch nicht angeklickt. Ja, bei so Dingern denke ich, ja, was heißt, denke ich, da sitzen halt irgendwelche Agenturen da und versuchen sich halt irgendwie was aus den Fingern zu saugen. Aber ich glaube, bei diesen Überraschungsdingern, das kannst du nicht wirklich planen. Nee, glaube ich auch nicht. Eines der lustigsten geplanten Videos, wie ich im Nachhinein erfahren hatte, war ja, das zur Weltmeisterschaft in Deutschland, als diese zwei Autos auf der Autobahn nebeneinander gefahren sind, beide zum Finale oder so. Und dieser eine Vogel hält dann sein Ticket fürs Finale in der Hand und aus dem Fenster während der vollen Fahrt schreit, ja. Und dann fliegt ihm das Ticket weg. Ich glaube, das wurde auch irgendwie viral und es war dann auch geplant, wie sich herausgestellt hatte, von einer Werbeagentur, die demonstrieren wollte, wie einfach es ist, virale Videos zu drehen. Danach hat es die ganze Magie von diesem Video genommen. Ja, aber ich kenne leider, ich kenne leider halt auch kein wirkliches Portal, wo halt so ja, der neue heiße Scheiß halt irgendwie gesammelt wird, wo man halt entweder schön drauf verlinken könnte oder sich selbst irgendwie Inspirationen holen kann. Muss das Zeug halt immer irgendwie mühseligst übers Internet zusammensammeln oder gucken, was über Twitter reinschwappt oder sowas. Bei YouTube gibt es einen Typen, der heißt Ray William Johnson. Der hat, glaube ich, die meisten Hits ever in YouTube. Ist irgendwie auf Platz 1 weltweit. Und der macht nichts anderes seit 3 oder 4 Jahren, als zweimal die Woche 5 bis 7 Minuten lang einen Clip zu veröffentlichen, indem er lustige Kommentare zu viralen Videos abgibt. Das ist mittlerweile relativ groß geworden und es ist alles sehr geplant. Da stehen, glaube ich, 3 oder 4 Leute im Hintergrund, weil er, glaube ich, richtig Schotter damit verdient. Aber da kriegt man relativ viele Videos mit, die gerade angesagt sind oder in der Woche davor viral gegangen sind. Wie heißt er? Ray William Johnson. Ray. Also den gucken wir zum Beispiel abends ab und zu. Noch vorm Schlafen gehen und sagen, wir haben noch irgendwie noch keinen Bock zu schlafen und haben noch eine Viertelstunde, wo wir sagen, wir wollen jetzt William Johnson gucken und dann gucken wir uns noch ein paar Folgen an. Das ist gar nicht so schlecht. Und das ist auch total krass, weil der Typ flucht ohne Ende. Also der sagt auch ein Fuck und Shit und alles Mögliche. Das ist alles sehr lustig, alles geskriptet. Aber der überblendet das, weil das ist ja immer noch YouTube und da darfst du sowas ja eigentlich gar nicht sagen. Also macht Du er. darfst das auf YouTube nicht sagen? Ich glaube nicht. Also du darfst ja auch kein Nacktkram da hochladen. Und ich glaube, du darfst nicht Fuck sagen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall macht er immer so ein Piep drüber. Aber dieses Piepen ist so kurz. Also er sagt quasi Fuck-Wieb. Das ist einfach eigentlich witzlos. Aber irgendwie scheinbar. Also entweder ist es wirklich verboten und YouTube akzeptiert es, weil der Typ einfach so unfassbar bekannt ist. Und mit jedem seiner Videos irgendwie 7 bis 8 Millionen Hits erreicht in kürzester Zeit. Zweimal die Woche wohlgemerkt. Oder es ist wirklich, also, oder man darf es vielleicht sagen, ich weiß es Ich gar nicht. glaube, man darf auf YouTube auch mal Fax sagen. Okay. Also ich hatte irgendwie gedacht, dass man darf es nicht, weil er es ständig ausgepiept hat. Aber Allein dieses komische Star Trek Review vom Jakob, okay. Was er damals angesprochen hatte, dieses 70-Minuten-Teil von dem Typ, der irgendwie 70 Dinger mit 70 Minuten, also 70 Teile, 70 Reviews a 70 Minuten rausgebracht hat, die zur Hälfte nur aus Fakt bestehen. Ich weiß, was du meinst, aber ich habe es noch nicht gesehen. Wir machen das jetzt einfach, wir laden hier, wir machen hier so einen Audioschnipsel, nur aus Fakt besteht, und laden den auf YouTube hoch, ohne Video dazu. Gucken mal, was Gucken, was passiert. passiert. Hast du einen Account? Ich trau mich nicht. Ja, ich habe einen Account. Ich will aber auch nicht. Ich will ja nicht, dass hier geblockt wird. Kommt die Internetpolizei. Ja. Ich hatte neulich mit einem Typen geredet, der irgendwie da im Musikbereich relativ aktiv ist und habe den mal gefragt, wie das eigentlich geht, dass die GEMA jedes Video, in dem Musik gespielt wird, die jetzt irgendwie von der GEMA in der Obhut der GEMA ist, boah, ich fange nochmal an. Also jedes Video, das hochgeladen wird und Musik enthält, die bei der GEMA angemeldet ist, wird ja sofort von der GEMA geblockt. Und ich habe mich gefragt, wie das eigentlich funktioniert, dass die irgendwas hochladen und sofort ist die GEMA da, als ob da jeden Tag 500 Monkeys sitzen, die immer nur die neuesten Videos durchscrollen. Was YouTube respektive Google macht, die bauen von jedem Video, was reinkommt, so einen digitalen Fingerprint im Audio-Stream. Und die GEMA lädt ständig neue Lieder, neue Tracks, die bei ihr unter Vertrag sind, hoch, also deren Fingerprinten, dann gleichen die das automatisch ab. Und dann sagt YouTube, GEMA, hier hat wieder jemand was hochgeladen mit einem Fingerprint, der deinem Lied ähnlich sieht. Und dann gucken sie sich das an und sagen, geblockt. Oder blocken das standardmäßig. Und das funktioniert sogar rückwirkend auf alte Videos. Ich habe nämlich irgendwo bei YouTube so ein Video hochgeladen, wo Musik drunter lag. Und das lief ganz, ganz lange, ganz, ganz toll. Und dann irgendwann stand dann beim Einloggen so eine Nachricht, so hier, bla, eins deiner Videos, kümmere dich mal drum. Und ja. Da waren, ja, dann geht es halt nicht nur rückwirkend, sondern die scannen halt den kompletten Bestand oder printen den halt einmal durch. Aziz. Ja, finde ich nicht gut. Musste ich irgendwie dann, Audio Swap heißt es, musste ich Audio Swap machen. Okay. Ekelhaft. Aber dafür haben sie dann gleich so eine Datenbank, wo irgendwie so nach Genre sortiert irgendwie Lieder zur Vorauswahl sind, so dass du dich nicht nochmal drum kümmern musst und dein Ja, Video okay. runterladen musst und es neu vertonen musst, sondern du das irgendwie so clicky-clicky-mäßig machen kannst. Das ist ja gut. Nämlich nervt das mittlerweile. Ich verstehe diesen ganzen GEMA-Krempel ja irgendwie, was die da monieren, aber wenn dann irgendwie so ein neues Video rauskommt und ich will das auf meine Seite einbinden und es geht nicht, es ist alles so nervig. Ne? Das ist so unsinnig. Du kriegst das ja an jeder Ecke direkt wieder. Also. Ja, vor allem wenn es auch um Musik geht, die hierzulande gar nicht wirklich vermarktet wird. Es gibt irgendwie so einen Blog, der heißt What the Fuck Japan? Seriously? Wo halt immer so nicht zu verwechseln mit whatthefuckjapan.com, was irgendwie irgendeine kranke Seite ist. Aber bei diesem What the Fuck Japan Seriously hast halt irgendwie immer so die, ja, die japanischen Fernsehmitschnitte von entweder irgendwelchen Game-Shows, wie es vor einiger Zeit mal interessant war, und jetzt die ganze Zeit sind halt irgendwelche Musikvideos da in der Liste drin, die jetzt irgendwie rüberschwappen, weil die halt auch total durchgeknallt sind. Und da kannst du dir auch kein einziges angucken. Wenn du irgendwie Extensions drauf hast, um es dir trotzdem anzugucken, denkst du dir halt nur so, alles klar. Sowas würde hierzulande irgendwie kein Schwein kaufen oder das hast du noch nicht mal irgendwie ansatzweise oder im Entferntesten irgendwie gehört. Und ja, da würde mich mal interessieren, wie das läuft, weil ich denke halt nicht, dass da irgendwie ein Label dahinter sitzt, was hier in Deutschland oder in Europa irgendwie Vertrieb macht. Das weiß ich auch nicht. Das werden wir auch alles nie erfahren. Das ist eine Ja, Riesenmafia. da steht immer nur hier, das Video has been blocked. Ja. Riesenmafia, die haben alles unter Kontrolle. Die Illuminaten. Da machen wir halt unser eigenes YouTube. Eine eigene Sekte auf. Obwohl ich meine, diese ganzen Alternativportale, so bei Vimeo, ich weiß nicht, ob da die Anforderungen nochmal höher sind, weil so die auf Vimeo hast du eigentlich mehr oder weniger fast immer nur richtig professionell entweder produzierte oder vom Content her professionelle Sachen. Weißt du, ob es da irgendwie nochmal, ne, da kannst du dir einfach auch einfach so einen Account klicken, ne? Ich glaube schon, ja. Also viele Videos, die ich bei YouTube nicht sehen darf, die kriege ich auch bei Vimeo dann, weil sie irgendjemand hochgeladen hat. Da meckert irgendwie keiner. Das finde ich ja immer so hanebüchen, Ja, aber also so generell finde ich, Vimeo ist irgendwie so für den qualitativ hochwertigeren Content. Das ist so ja, das das ist. YouTube für die Großen. Oder für Ja, die, ist auch. ja, weiß nicht. Ist auch die Qualität meist besser, ne? Ja, ich glaube, inzwischen gibt sich das nicht mehr viel, weil YouTube hat ja irgendwie inzwischen gut nachgezogen mit 360p, 480p und 720. Aber früher war es so, dass du auf Vimeo immer schon die HD-Player hattest, während du auf YouTube halt noch mit diesem Standard-Player, den du dann auf Stretched Fullscreen umschalten konntest. Stimmt. Aber 720p ist doch nicht viel. Ja? Ich habe neulich mit Jakob gesprochen, der hat was von 4000K Kaufen. Ja, aber der schwitzt doch auch immer. Ich meine, die Frage ist, wann es im Wohnzimmer angekommen ist. So, der Durchschnittsmensch hat jetzt halt irgendwie diesen 1080 oder 720p. Ich habe hier noch so eine HD-Ready-Gurke. Und ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, bis du dann 4000p hast. Ja, stell dir das mal vor, ey. Human Centipede 5 in 4000 P. Es gleicht sich alles aus. Der Zweier war ja schon schwarz-weiß. Ja. Wir haben wieder ein kleines Echo. Du müsstest das Mikrofon noch mal ein Stück zurückstellen. Okay, ich gehe sogar mal ein bisschen drin. Hallo. Hallo. Genau, Hallo. der geneigte Hörer kann nämlich informiert werden, dass es jetzt das erste Mal ist, dass wir hier versuchen, so mit Multitrack aufzuzeichnen. Das heißt, der Tom nimmt seine Spur selbst auf und ich nehme meine Spur auf und es wird dann hinterher in so Wie? einem Was? magischen Verfahren zusammen. Was meinst du mit, ich nehme meine Spur selber Du auf? nimmst deine Spur selber auf. Hätte ich auf Start drücken sollen, auf Ja, Aufnahme? ansonsten haben wir jetzt Scheiße. so einen Christian, Monolog. ich Das habe ein Problem tatsächlich. ist egal, ich habe das alles mitgetippt. Wenn nicht, jag ich das durch so einen Text-to-Speech-Konverter. Das macht eh keinen Unterschied. Ich Genau, du hast so glaube, eine. der männliche heißt auch Tom, oder? In der Standardvariante. Ja, das kann sein, der redet dann immer so komisch. Du bist es doch. Ja, das habe ich auch eingesprochen damals bei Microsoft alles. Ja, und jedenfalls erhoffen wir uns dann durch diesen magischen Zusammenwischprozess dahinter ein qualitativ hochwertigeres Ergebnis ohne diese ganze Skype-Nudelei. Ja. Ja, was bisher Es schon einen wird. ganz guten Eindruck macht. Ich habe das Gefühl, dass das Skype so viel wegkomprimiert, dass man bei dir diese ganzen Hintergrundgeräusche, die man vorher möglicherweise auch durch das Soundbed, vielleicht auch auf meiner Seite, nicht so vernommen hat. Also ich konzentriere mich hier die ganze Zeit schon beim Dose hinstellen, aber dir rappelt's noch im Karton. Bei mir rappelt's. Bei dir rappelt's noch. Das ist vielleicht mein Stuhl, der quietscht oder so. Ich weiß es nicht. So. Also wenn ich mich hier bewege und so, aber da kann ich nichts verändern. Du wirst jetzt festgekettet zum Podcasten. Nee, ich kann nicht ruhig sitzen, das ist mein Problem. Hast du so ein Stehpult an der Arbeit? Nee. Aber ich bin immer so am. Also ich klemme dann meine Füße hinter diese Rollen vom Stuhl und dann wieder nicht. Dann lümmel ich mich so einmal längs und also ich kann eigentlich nie ruhig sitzen. Ich habe das Gleiche mit den Händen. Ich brauche immer in den Fingern irgendwie Beschäftigung. Deswegen mache ich auch so Sachen wie Jojo spielen oder Karten spielen oder Karten rumwirbeln oder sonst was. Ja, weil ich da die Ruhe nicht reinkrieg. Auch auf der Arbeit mit dem Jojo. Nee, auf der Arbeit habe ich ja eine Tastatur. Ja, stimmt. Da habe ich auch was zum, ja, zum Beschäftigen mit der Hand. Ja, Meinst du, das ist so aber eine es. Störung? Weil es gibt ja auch dieses Restless Leg Syndrom. Kennst du das? Ja. Ja, das kenne ich. Das habe ich auch manchmal. Ist das dieses, ich kenne das Gefühl, wenn du irgendwie abends entweder total übermüdet bist und nicht einpennen kannst oder kurz davor oder kurz danach, dass du halt die ganze Zeit so Zuckungen in deinen Beinen hast? Ja, genau so ähnlich ist es. Also das ist, wenn du. Also ich habe das in ähnlichen Situationen, wenn ich übermüdet bin, wenn ich vielleicht ein bisschen was getrunken habe oder nee, nicht mal, wenn ich was getrunken habe. Also ich weiß gar nicht, wann ich es hatte. Ich hatte es jetzt ehrlich gesagt länger nicht mehr, aber das ist wie, als ob dir die Beine gleich platzen. Also das ist total, dass das drückt und du musst ständig die Muskeln anspannen und also du musst dich immer bewegen, weil sonst, das hältst du nicht aus, weil du das Gefühl hast, die zerbersten sonst. Ja, so, ich muss jetzt unbedingt Kniebeugen machen, 5 Stück. Ja, das ist ganz, ganz ätzend. Ich finde es total nervig. Also das ist echt ganz unangenehm. Ich werde ab und zu deswegen mal nachts rausgeschmissen und muss auf der Couch pennen. Echt? Ja. Hast du das im Schlaf oder? Nee. Scheinbar, ich höre dann immer nur rüber. Okay. Ich weiß da gar nichts drüber, aber ich glaube, ich ergoogle mir das auch nicht. Ansonsten kriege ich nur wieder schlechte Laune und. Nee. Krankheiten googeln ist eine ganz schlechte Idee. Da hast du Kopfschmerzen und wenn du dann googelst, dann hast du von Kopfschmerzen bis Krebs alles. Ja. Also, so nach Symptomen googeln, das habe ich aufgegeben, das bringt überhaupt nichts. Du musst gleich die Bildersuche Ja, genau. googeln. Schatz, ich bin quasi tot. Ich gebe mir noch 15 Minuten. So sehe ich gleich aus. Wobei hatte ich das hier letztens erzählt. Irgendwann saß ich im Büro und hatte einfach so, das war während dieser ganzen krassen Erkältungsgeschichte, die ich hatte, da habe ich an einem Tag mal einfach so spontan Nasenbluten bekommen, weil die ganze Nase halt einfach so gereizt und aufgerotzt war. Und ich saß da und habe halt nichts erwartet und mir ist einfach so ein bisschen Flüssigkeit an der Nase runtergelaufen. Ich war halt die ganze Zeit erkältet und ich dachte mir so, oh, das ist Rotz, hole ich meine na hier, Tempotaschentuch und wischt es ab. In dem Moment tropft es so auf den Tisch und es ist so ein Flatschen Blut da. Und ich denke mir nur, oh Scheiße, Nasenbluten, Moment, wie war das denn? Nach vorne oder nach hinten halten und zu? Und da ich es nicht genau wusste, habe ich erstmal die Hand nach vorne genommen, habe bei Google Nasenbluten, Kopf vor oder zurück eingegeben. Das erste Ergebnis irgendwie angeklickt und dann, ich glaube, meinen Kopf nach vorne gehalten. Oder nach hinten? Google's doch selber. Ich dachte nach hinten, Aber aber ich bin mir nicht sicher. Dann läuft dein Kopf voll. Nach vorne läufst du aus. Ich weiß nicht. ja, Also. aber in der heutigen Zeit ist das möglich. Stell dir das irgendwie damals mit einem 14-4er-Modem vor, da wärst du schon einmal Ja. voll gelaufen. Ja, das stimmt. Ausgelaufen. Ich glaube, man muss den Kopf nach hinten tun. Ich erinnere mich daran, dass wir in der Schule einen hatten. Der hatte ständig spontanes Nasenbluten und der hat dann immer seinen Kopf nach hinten getan. Aber wenn du es nach hinten, also wenn du nach hinten hältst, würde ich als erstes sagen, das läuft dir doch dann komplett erstmal den Rachen runter und in den Bauch rein, Genau. sodass du kotzen musst. Ich Während wenn weiß du nicht, nach ich würde einfach vorne kotzen müssen. hältst und zuhältst, sich das halt in der Nase irgendwie ein bisschen staut. Ja, aber das ist doch ekelhaft. Also, ich meine, dann staut sich in der Nase, dann läufst du trotzdem voll. Wenn es zu viel ist, dann läuft es in den Rachen. Worüber reden wir hier eigentlich? Ich weiß nicht, ich habe angefangen, habe gesagt, hier, ich habe mal Nasenbluten mit einem Tropfen gehabt und irgendwie Ja. kamen wir zum Volllaufen. Ja, also ich glaube, du musst den Kopf nach hinten tun. Soweit ich mich erinnern kann, hat er immer den Kopf immer nach hinten getan. Das Ich machen wir meine, nächste vielleicht war Folge es auch. Netzgespräche, der Podcast, bei dem das Volllaufen Spaß macht. Ja. Der Podcast mit Nasenbluten. Oder wir können auch so einen medizinischen Beratungsservice draus machen. Ja, wenn wir dann Erfolg haben, werden wir von den Leuten von Ohrenbluten verklagt. Oh, stimmt. Ja. Ja. Nasenbluten, das macht keinen Sinn. Ähnlich, also ich bin mir sicher, der hat den Kopf nach hinten getan. Also wenn du nach vorne machst oder Nase zuhältst, das ist ja. Nee, das macht man nicht. Ich google das jetzt nicht nach. Zumindest lebe ich noch irgendwie. Irgendwas habe ich schon richtig gemacht. Ja, das stimmt. Ansonsten habe ich auf meiner Themenliste nur noch so einen lustigen Internetservice, den ich irgendwie toll fand. Der heißt wifis.org. Das ist total banal und Banane. Da kannst du einfach, wie haben die sich dargestellt? Ich glaube, der Service, um nette oder lustige oder was auch immer für Leute in deiner Umgebung kennenzulernen. Da ist es so, dass du den Namen deines WLANs registrierst und dafür eine Short-URL bekommst, wo du dich mit so einer kleinen Profilpage vorstellen kannst. Das war's auch schon. Und dann? Und dann kommt jetzt jemand und zieht hier als Nachbar ein und ist Telekom gefuckt, weil sein Internet irgendwie erst in einem Monat kommt und dann macht er sein WLAN an und sieht irgendwie, ich glaube, das tust du mit so einem, wie war das denn? Ich glaube, WW Unterstrich oder am Ende Unterstrich WW Kürzel nochmal anzeigen oder du schreibst, ich glaube, du schreibst die Short-URL, genau, du schreibst die Short-URL als SSID von deinem WLAN rein. Und dann kann jemand, wenn er die URL sieht, sie eingeben. Der Denkfehler scheint, der kommt mir jetzt gerade erst hoch, wenn der Typ kein Internet hat, dann kann er sich die Profilpage gar nicht angucken. Von daher ist dieser ganze Service eigentlich Müll, kommt mir jetzt erstmal gerade so spontan. Ansonsten wäre, glaube ich, die Idee von den Leuten gewesen, dass derjenige sich das Profil dann anguckt und sieht, ah hier, guck mal, der Typ wohnt ja in meiner Nachbarschaft, der ist ja lässig drauf, den besuche ich mal. Aber ich glaube gerade erkannt zu haben, wo das Konzept von denen irgendwie den Fail drin hat. Nee, ich glaube, es geht schon. Du hast ja heute auch ein Handy mit WLAN und so. Du siehst dann einfach ein WLAN, gehst da hin, kannst sagen, hey, bist du der coole Typ oder die coole Dame, die ich da gesehen habe? Obwohl du kannst ja ein WLAN nicht irgendeinem Menschen zuordnen, weil du es einfach nicht weißt. Der Ausschlag ist so hoch, dass es nur dein Nachbar sein kann. Keine Ahnung. Oder du chattest einfach mit Unbekannten. Ich finde das wirr. Guckt es euch einfach mal selbst an. Wifis.org, ich verlinke das nochmal. Ich fand es irgendwie toll. Jetzt inzwischen finde ich es gerade irgendwie ein bisschen Panne und Banane. Aber ja, ist ja nur nichts passiert, haben wir erst den 10. Ne? Kann Ich ja die hatte ganzen mal Knaller noch nicht in der ersten Sendung raushauen. 10. Ernst, 10. Ersten, meinst du? Ja. Ich hatte mal ein WLAN irgendwo in der Umgebung, das hieß, ich kann euch ficken hören. Das war doch auch so ein durchs Internet gegangenes Ding. Weiß ich nicht, also es war bei uns oder vielleicht hat es auch einfach nur umbenannt aus Spaß. Ich habe es zumindest gesehen. Also ich hatte es in der Umgebung wirklich. Ja, das, ich glaube, das war auf irgend so einem Chaos Communication Kongress auch mal über WLAN Security, wo sie das auf einer Folie hatten und ich glaube, das wurde oft und lustig verwendet. Ich habe hier irgendwie noch so ein Wifi-Log, wo ich mal, als ich mein Smartphone neu hatte, durch die Stadt gelaufen bin und einfach mal so nach offenen Netzen Ausschau gehalten habe, um das mal in so einer Google Map einzutragen. Für den privaten Gebrauch. Und es spielen schon viele Leute eigentlich mit diesem Ding rum. Also was heißt viele Leute, so irgendwie im einstelligen Prozentbereich, aber ich hätte gedacht, das sind irgendwie noch weniger. Weil, ja, wenn du so in deiner direkten Umgebung guckst, dann heißen die Dinge immer irgendwie Netgear oder Arcor, Alice oder sonst irgendwie. Mit irgendeiner crazy Fritzbox. Nummer, da, ja genau, oder die Fritzboxen. Aber so direkt benannte, so in der direkten Umgebung sehe ich hier keine. Ich weiß gar nicht. Kann ja gerade mal gucken. Da. Nee, ich habe nur. Oh, WLAN 0815. Das hört sich benamst an. Und Default, besonders einfallsreich. Hast du noch ungeschützte Netze bei dir in der Umgebung? Nee, das hatte ich lange nicht mehr gesehen. War das, wo ich das Handy neu? Ah, ja, das ist jetzt genau ein Jahr her. Wie viele werden das? Das wäre, lass das so im 10%-Bereich gewesen sein, so hier über die Stadt verteilt. Also da, wo ich lang gelatscht bin. Also ist schon noch einiges. Ich glaube, letztes Jahr im Urlaub hat mir das geholfen, um irgendwie so einen Datenabgleich von meinen, oder was heißt letztes Jahr im Sommerurlaub, dieses Jahr, letztes Jahr im Sommer, hat mir das geholfen. Da war mein Telefonspeicher voll und wir hatten irgendwie nichts dabei, um den leer zu kopieren von, für Bilder halt. Und da waren wir im Supermarkt einkaufen und die hatten so ein offenes WLAN. Da konnte ich meine Bilder nach Hause sinken und das war ganz vorteilhaft. Ich finde ja, jeder sollte irgendwie sein WLAN aufmachen, aber da kommen auch wieder die Leute, die bei der GEMA keinen Job mehr gefunden haben und irgendwelchen anderen Verwertungsgesellschaften angehören und sagen, ja, hier, da geht nicht, Filesharerei. Ja, ich würde auch nicht wollen, dass Leute über mein Netz surfen. Ja, wenn dir deswegen keiner irgendwie eine Abmahnung oder sonst was ans Bein nageln kann, warum nicht? Ja, klar, stimmt. Also, umso lange man nicht meine Geschwindigkeit nimmt oder so, ja. Ja, Also. zur Not kannst du immer noch zumachen, aber ich finde, wenn alles mal offen wäre an WLANs, außer du machst es jetzt halt mal zu, weil du, was weiß ich, gerade deinen dicken Download von dem Urlaubsfilm machen willst oder irgendwie Online-Banking und Sicherheitsbedenken hast oder sonst was. Aber stell mal vor, wie cool das wäre. Weil zumindest so in der zivilisierten Gegend roamst du jetzt von einem zum anderen WLAN. Ja, klar. Ja. Ist halt wieder dieser, wie hießen dieses, wie, da gibt's auch so ein Projekt, Ja, ich überlege gerade. diese Router-Verdingsung da. Ja, ich will auch genau dasselbe raus, und ich komme nicht drauf. Wo du irgendwie auch einen eigenen Router konfigurieren musstest oder sowas und dann. Ach, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, die halt, ne? Genau. Die mit den Routern und dem Internet. Das fand ich damals toll und heute fände ich das irgendwie, wenn sich das durchgesetzt hätte, fände ich das alles noch toller. Mir ist es eigentlich egal, um ehrlich zu sein. Ja, ist aber besser als andersrum und von daher. So, meine Dose mache ich jetzt nochmal leer und dann mache ich meine zweite Dose auf. Oh, was ist denn die zweite Dose? Moment. Die zweite Dose ist altbewährtes. Die zweite Dose ist ein Tribecco Sarsi. Dieses Ah, Ding, was schon. nach Rotbier schmeckte. Ich erinnere mich. Das muss in Folge 16 oder 17 gewesen sein, als du Es ereignete Tribeco sich damals. Sasi Damals sagst. hinter den 7 Folgen. Was hast du zu Weihnachten geschenkt bekommen, Christian? Was habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen? Ich habe gar nichts zu Weihnachten geschenkt bekommen, weil wir genau an Weihnachten oder einen Heiligabend in den Urlaub gefahren sind und gesagt haben, wir schenken uns die ganze Schenkerei, weil wir einfach schön wegfahren zusammen. Ja, ist ja auch Das schön. Einzige, was wir verschenkt haben, war ein Hochbett für den Herrn Sohnemann, aber das hat er aufgrund der Anschaffung und dem, wir wollen vor Weihnachten nicht mehr warten, schon vor Weihnachten bekommen. Und hat er sich darüber gefreut? Ja, fand er toll. Ja. Wobei zu Weihnachten muss ich noch sagen, wir waren ja auf den Kanaren und das war, glaube ich, das einzige Erzählenswerte. Die feiern irgendwie wild Weihnachten, die Spanier am 25. Also denen ist, glaube ich, bei den Amis ist, glaube ich, auch so, dass denen der 24. nicht so wichtig ist, sondern halt am 25. irgendwie mehr die Action abgeht. Und in der Hotelanlage war es so, dass diese ganzen Animateurinnen oder Animateusen oder wie auch immer diese Animatessen, wie heißen die denn? Animationsfrauen. Die Animateure. Animateurinnen. Ich will ja differenzieren. Ich will ja zuerst die weiblichen Amateurinnen. Also die weiblichen Amateurinnen. Amateure. Die hatten so Engelskostümchen an. Hinten mit so rucksackmäßig aufgesetzten Flügelchen mit so Federn. Und die männlichen Amateure. Die hatten halt so Nikolaus-Kostüme an oder Weihnachtsmann-Kostüme, diese roten mit weißem Plüschel und so, ne? Und durch die recht hohe Außentemperatur hatten die Jungs halt einfach unter dem Ding oder unter diesem Mantel ihre Badelatschen und ihre Badehosen an. Da bist du dann da rumgelatscht und alle 30, 40 Meter kam dir so ein Weihnachtsmann entgegen, der unter seiner Kutte nichts drunter zu haben schien und einfach so ein paar Badelatschen anhatte. Und das war einfach ein Bild für die Götter. Badelatschen Weihnachtsmann. Ja, finde ich gut. Fand ich gut. Hat er immer seinen Mantel hochgehoben und hat dann so buh Ja, sind die Blitzer, oder? gezeigt. Eine Flasher? Nee, wie heißt denn das? Früher hießen die klassische Exhibitionisten. Ja. Die mit dem Mantel. Mantelopis. Genau. Mantelopis. Das war wieder so ein Begriff, da möchte ich nicht wissen, aus welcher Gegend du kommst. Mami, heute habe ich wieder einen Mantel-Opi gesehen. Netzgespräche jetzt mit mehr Mantelobis. Ja. Ja. Ja. Ansonsten war es das schon auf meiner Themenliste. Ansonsten müssen wir uns hier so wild rum improvisieren, oder du hast noch was? Nö, ich hatte nichts. Ich war mir nicht bewusst, dass das Netzgespräch jetzt auf einmal hier so das Niveau sucht und Themenlisten vorbereitet. Nee, Themenlisten nicht vorbereitet. Einfach mal gucken, was so. Wie immer halt, Mann. Mir liegt die ganze Zeit Christian Wulff auf den Lippen, aber ich habe keinen Bock mehr drüber zu reden. Nee, bitte nicht. Ich kann es nicht mehr hören. Der Christian. Wer Bundespräsident was für dich? Auf jeden Fall. Da musst du nur repräsentativ wirken, ne? Auf jeden Fall. So ein paar Krötentunnel einweihen. Wildbrücken. Bud Spencer. Was? Das Bud Spencer Das Bud einweihen. Spencer einweihen. Fähren taufen. Also kriege ich alles hin, ne? Würde ich gerne machen. Das musste ja nur irgendwie eine Periode durchstehen. Ich musste ja nicht irgendjemanden auf die Mailbox sprechen oder irgendwelche Kredite holen. Und dann hast du sowieso ausgesorgt. Dann kriegst du dann lebenslang Du irgendwie bist schon wieder viel zu nah am Detail dran. Wir wollen nur abstrakt uns mit dem Thema auseinandersetzen. Präsidentenrente. Ja, stimmt. Also ich wollte sowieso noch. Warte mal, jetzt hole ich gerade. Noch schnell einen Privatkredit unterschreiben. So. Ja. Ja, wir können jetzt auch bald mal Eis essen gehen. Wir haben unsere Flatter-Auszahlung für den Dezember bekommen Oh. und es waren sage und schreibe 97 Cent. Ja, du sagst unsere, das ist ja deine. Ich sehe davon ja Ja, nichts. ich spare das ja noch Ja. an. Also das ist noch auf dem, das befindet sich noch auf dem Flatter-Konto und das sind Ich krieg jetzt, da ja wieder nichts du von. kriegst da, ja, das Der stimmt. feine Herr. Ja. Der feine Herr Oh. kauft sich hier die Trebecco-Sarsi-Dosen. Genau, ja. Und ich hier nix. Ja, und du musst noch aufnehmen zusätzlich. Ja. Ja. Ach so, ich hätte vorhin drücken sollen, oder? Genau. Ja, ansonsten würde ich sagen, lassen wir es als Experiment laufen. So wie Lückentext früher in der Schule. Der Erste, der irgendwie das passende Gesprächsgegenpartstück einschickt, der gewinnt irgendwie Ja, eine Dose genau. Getränk aus Spanien. Stimmt. Das wär's doch mal. Musst du Flatter-Einnahmen eigentlich versteuern? Soll ich dich jetzt mal so richtig reinreiten? Oh, also, seit wir hier angefangen haben, sind es 8 Euro. 8 Euro. 8 Euro, seit wir hier angefangen haben. Ist gar nicht so wenig. Nee, das waren pro Monat 2 Euro und jetzt im Dezember, weil alle Weihnachtsgeschenke gekauft haben, 1 Euro. Also, allein, dass da schon jemand draufklickt. Oder das finde ich ja bemerkenswert. Und da möchte ich nochmal sagen, hier, danke, ihr seid cool. Wer auch immer das Ja. ist. Oder ihr seid total Panne, weil ihr euch verklickt habt. Das Download Vielen, ist auch oben vielen Dank auch drüber. von mir, dass ihr dem Witzmann Geld gebt, von dem ich nichts sehe. Danke. Echt cool. Vielleicht solltest du zwei Flatter-Buttons machen. Einen für dich und einen für mich. Und dann gucken wir mal, wer mehr bekommt. Gucken wir mal, man kann sich aber nicht selbst klicken, ne? Dann machst du ja Weiß einen ich gar nicht. Fake-Account. Ich hab einen Flatter-Account. Ich hatte es mal für meine Musikseite probiert. Aber irgendwie ist da nichts bei rumgekommen. Und dann habe ich es wieder weggemacht, weil das ist ja blöd, wenn da nie was passiert. Ja, wenn es den Account noch gibt, können wir den einbinden. Da können wir an der rechten Seite Ja. irgendwie, gibt dem Tom ein Eis oder gibt dem Witzmann ein Eis. Genau. Ja, ich weiß nicht. Dann kriegst du irgendwie ganz viel und ich nicht. Und dann bin ich voll traurig. Das kann echt böse Und dann willst du enden. nicht mehr mitspielen. Da will ich nicht mehr mitmachen und dann. Nee. Warum Let, eigentlich nicht? let, let, let. Das ist schön. Das ist echt gut. Er hat es echt gut getroffen. Das ist auch so tonal. Hast du ihn mal irgendwie? Vielleicht ist er voll Er ist voll musikalisch. musikalisch. Ja. Auf jeden Fall. Was macht er so? Ja, der klimpert hier auf so einem Klavier, also nicht wirklich Klavier, ich habe hier so ein MIDI Master Keyboard, das habe ich an einen Rechner Ja. angeschlossen, wo ein Piano-Emulator läuft. Ja. Und da spielt er immer lustig Klavier. So, Cool. ja, so Sachen wie Alle meine Entchen kriegt er schon hin. Ja. Und jetzt haben wir angefangen, so Farben auf die Tasten zu kleben und die Noten dementsprechend anzumalen. Und jetzt so, wie ist es denn? Ich kenne die Farben gar nicht mehr. Rot, rot, rot. Nee, rot, gelb, rot, gelb. Grün, blau, grün, blau. Das Kuckuck, Kuckuck ruft's aus dem Wald. Okay. Und ja, so gehen wir jetzt an die Sachen ran. Irgendwie so eine Akustikgitarre steht hier noch rum, und der zupft da auch immer ganz toll rum. Und ich glaube, der singt am Tag mehr, als er redet. Von daher, ja, das wird schon noch gefördert. Ja, ist doch gut. Ich würde so einen Sänger schicken. Kannst du gleich bei DSDS anmelden? Ab wie vielen Jahren darf man da mitmachen? 18 bestimmt. Nee, die quatschen ja noch irgendwie jünger teilweise. 15, 14, Da keine sind doch auch Ahnung. mal so Kinder, die irgendwie, was weiß ich, Ja, irgendwie genau. wilden Luftballon aufblasen können oder sowas. Was? Ja, nee, ich weiß es nicht. Nee, das ist Deutschland sucht den super. Nee, Deutschland sucht das Supertalent. Was warst du beim Superstar? Da muss man singen, oder? Deutschland, genau, Ah, ja, Deutschland sucht jetzt den. verstehe ich, wie du hinkommst, okay. Ja. Jetzt starre ich gerade wie gebannt auf meine Lavalampe, die sich langsam in Bewegung setzt. Ich hab meine Lavalampe wieder entdeckt für mich. Und jetzt steht die neben meinem Schreibtisch und es dauert immer so 2 Stunden, bis das Ding richtig in Fahrt Kann kommt. man die irgendwie pumpen? Ich weiß es nicht, aber ich weiß auch nicht, ob das so gut Was ist. ist denn da? Weißt du, was da drin ist? Ist es einfach nur gefärbtes Wasser, unten so eine Heizspule und dann so irgendwie was Wachsähnliches, oder? Nee, ich glaube, drin ist Oder ist es so Betriebsgeheimnis? Tribeco Sasi. nee, unten ist eine Lampe drin, eine ganz normale Glühlampe, zumindest bei Ja, meiner. genau. Und dann kannst du ja diesen ganzen Glaspfropfen kannst du abheben. Und da ist noch mal unten so eine Heizspule drin. Also Okay, so ein weiß ich einfach nur nicht. so ein Metallring, so ein Spulenring, der sich halt, der halt die Hitze noch mal regelmäßig abgibt. Und dann hast du halt diese zwei Komponenten, ne? Irgendwas Flüssiges, irgendwas Wachsähnliches. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn das Ding erst so hart ist, dann wird es langsam weich und es löst sich zum ersten Mal, dann steigt es so ganz komisch nach oben. Also unten wird es Ja, da warm, gibt's so Gehirn, ne? dann sieht es aus wie so Embryo, wie so missbildete Embryonen. Also das ist irgendwie ekelhaft. Es erinnert mich immer an Alien 4. Da gab es so eine Szene, wo so ganz so Kreuzung aus Mensch und Alien in einem Raum waren. Genau so sieht das dann aus. Ist es nicht auch so, dass die Dinger irgendwie Potenzial haben, viel Schaden anzurichten, wenn sie runterfallen? Aliens oder? Lavalampen. Du weißt doch, Keine dass ich mit Ahnung. Science Fiction nicht so viel am Hut habe, Tom. Ja, das ist richtig Genau. so. Lavalampen, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Da wir nicht wissen, was drin ist, können wir das jetzt auch nicht sagen. Aber du wirst es trinken wahrscheinlich. Ich würde jetzt sagen, als Hausaufgabe nehmen wir mal unsere Lavalampe auseinander. Hast du auch eine? Ja, ich, Welche Farbe? wir haben zwei. Eine steht im Keller und wird nicht mehr benutzt. Das ist eine, die blaues Flüssigkeitswasser hat und so, ja, und Flüssigkeitswasser. so Ja. weißes bis hellblaues Lavazeugs. Und dann haben wir noch eine klare mit rotem Lavazeugs. Mein ist grün. Grünes Wasser oder grünes Lavazeugs? Nee, grünes Lavazeugs. Wie der Fachmann sagt. Wasser, Flüssigkeit und Lavazeugs. Genau. Ja. Ne, dann machen wir den Sack mal zu, oder? Meinst du das jetzt? Hier so. Ach, hier Hier so. so. Ich würde ja jetzt auf Stopp drücken, wenn ich vorher auf Aufnahme gedrückt Ja, dann drück zumindest nur mal ich auf Stopp. dann mach das Ja, dann wünsche ich vorm Stoppdrücken noch einen schönen Abend an die Zuhörerschaft und ja, bis demnächst. gleichfalls. Und immer schön mich flattern. Ja, genau, immer schön den Topf flattern.